Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 1: Ein festlicher Abschied. Als Herr Bilbo Beutlin von Beutelsend ankündigte, dass er demnächst zur Feier seines 11. Geburtstages ein besonders prächtiges Fest geben wolle, war des Geredes und der Aufregung in Hobbingen kein Ende. 111 Jahre, meine Güte. Das ist zu viel des Guten. Ewige Jugend und dann noch reich. Dafür wird er bezahlen müssen. Sicher, Bilbo war sehr reich und sehr absonderlich, und seit er vor 60 Jahren plötzlich verschwunden und unerwartet zurückgekommen war, hatte man im Auenland nicht aufgehört, sich über ihn zu verwundern. Die Reichtümer, die er von seinen Fahrten mitgebracht hatte, waren mittlerweile zur Legende geworden. Der Bühl von Beutelsend ist voller Stollen, in denen sich die Schätze häufen. Ewige Jugend und dann noch reich. Ein schlechtes Ende wird das nehmen. Aber bisher hat es kein schlechtes Ende genommen. Und da Herr Bilbo Beutlin nicht kleinlich war mit seinem Geld, waren die meisten Leute gewillt, ihm seine Seltsamkeiten und sein Glück zu verzeihen. Darüber hinaus war er, wie alle Bewohner des lieblichen Auenlandes, hauptsächlich und in erster Linie ein Hobbit. Und das verband. Die Hobbits waren, solange Frieden und Wohlstand bei ihnen herrschten, ein fröhliches Volk. Sie kleideten sich in leuchtende Farben und hatten eine besondere Vorliebe für Gelb und Grün. Aber Schuhe trugen sie selten, denn ihre Füße hatten zähe, lederartige Sohlen und waren mit dichtem, krausem Haar bedeckt. Schon immer beherrschten sie die Kunst, rasch und geräuschlos zu verschwinden, denn sie waren kleine Leute, kleiner noch als Zwerge. Damals wurden sie selten größer als 3 Fuß. Aber sie seien geschrumpft, behaupteten sie, und in alten Zeiten größer gewesen. Ihre Gesichter waren in der Regel eher gutmütig als schön, mit glänzenden Augen, roten Wangen und Mündern, die immer zum Lachen und Essen und Trinken bereit waren. Und darin machte auch Bilbo keine Ausnahme. Was ihn etwas abseits stehen ließ, war seine für einen Hobbit ungewöhnliche, abenteuerliche Vergangenheit, die immer wieder Nahrung für allerlei Gerede gab. Richtige Freunde hat er nicht. Aber Bewunderer. Wenn man mal von seinem Lieblingsvetter Frodo absieht. Aber den hat er ja adoptiert, weil er und Frodo am gleichen Tag Geburtstag haben. Seitdem Frodo bei ihm lebt, feiern sie ihre Geburtstage immer zusammen. Die Zungen standen nicht still in Hobbingen und Wasserau. Und das Gerücht vom bevorstehenden Ereignis verbreitete sich im ganzen Auenland. Niemand hatte aufmerksamere Zuhörer in der Wirtschaft zum Efeubusch als der alte Ohm Gamgee, landauf, landab, bekannt als der ehemalige Gärtner von Herrn Bilbo. Er und sein Sohn Sam standen sich gut mit Bilbo. Sie wohnten ebenfalls auf Beutelsend und Sam war als Gärtner der Nachfolger seines Vaters geworden. Ein sehr liebenswürdiger Edelhobbit ist Herr Bilbo. Naja. Noch heute fragt er mich ständig um Rat, wenn es um den Gemüseanbau geht. Aber dieser Frodo, ich weiß nicht, was ist mit dem? Mein lieber Eichler, Herr Frodo ist ein so netter und liebenswürdiger Hobbit, wie man ihn sich nur wünschen kann. Und jetzt ist er plötzlich Bilbos Erbe. Weil Bilbo ihn zu sich nahm, als er eine Waise wurde. Für so gewaltige Schätze braucht Herr Bilbo auch einen Erben. Was redest du von Schätzen, Sandigmann? Davon habe ich nie etwas gesehen. So ging es hin und her, und der alte Ohm erzählte von früher, als Herr Bilbo von seiner großen Fahrt zurückkam. Mit einem Pony und ein paar mächtigen Taschen und einigen Kisten kam er vor 60 Jahren zurück. Sicherlich mit einigen Kostbarkeiten, aber gleich von Schätzen zu sprechen, das ist die reine Übertreibung. Na, ich weiß nicht. Er verkehrt mir zu viel mit Ausländern. Zwerge kommen des Nachts. Und dann dieser alte wandernde Zauberer Gandalf. Sag, was du willst, Oom Gamgee. Aber seitdem ist Beutelsend zu einem sonderbaren Ort geworden. Ach, was sandig, Mann. Wenn das sonderbar ist, dann könnten wir in diesen Gegenden ein bisschen mehr Sonderbarkeit gebrauchen. Sonderbar ist für mich, dass er jeden zu seinem Geburtstagsfest eingeladen hat. Jeden, sage ich. Und jeder, ich wiederhole, jeder bekommt dann von ihm ein Geschenk. Und zwar in diesem Monat noch. Was du alles weißt, Zwiefuß. Kommt, trinkt lieber noch ein Bier mit mir, Freunde. Und zerbrecht euch nicht den Kopf über Herrn Bilbo. Es war September und das Wetter war so schön, wie man es sich nur wünschen konnte. Ein oder zwei Tage verbreitete sich das Gerücht, dass es ein Feuerwerk geben werde. Und dazu noch eins, wie man es im Auenland seit 100 Jahren nicht gesehen hatte. Die Zeit verging und der große Tag kam näher. Ein wunderlich aussehender Wagen mit wunderlich aussehenden Paketen beladen traf eines frühen Abends in Hobbingen ein und rumpelte den Bühl hinauf nach Beutelsend. Die verdutzten Hobbits guckten aus ihren erleuchteten Haustüren heraus. Ausländisches Volk, das fremdartige Lieder sang, kam mit dem Wagen. Zwerge mit langen Bärten und weiten Kapuzen. Ein paar von ihnen blieben in Beutelsend. Am Ende der zweiten Septemberwoche fuhr am helllichten Tage von der Brandiweinbrücke kommend ein zweirädriger Karren durch Wasserau. Darauf saß allein ein alter Mann. Er trug einen hohen, spitzen blauen Hut, einen langen, grauen Mantel und ein silbernes Halstuch. Er hatte einen langen, weißen Bart und buschige Augenbrauen. Das ist Gandalf! Gandalf, der Zauberer! Der Zauberer! Gandalf! Gandalf! Er war es wirklich und brachte die Feuerwerkskörper zu Herrn Bilbo Beutlin, hielt vor seiner Haustür und begann auch schon, die Bündel mit den Raketen und Knallfröschen und Schwärmern abzuladen. Guck mal, jedes Bündel ist mit einem dicken roten G gekennzeichnet. Das ist sein Geheimzeichen. Das heißt Gandalf, vom Feuer und vom Rauch. Und vom Blitz. Quatsch, das heißt einfach nur großartig. Der Alte schmunzelte. Die Kinder kannten ihn vom Sehen und hatten viel von seinen Feuerwerkskünsten gehört. Aber weder sie noch die Ältesten der Altvorderen hatten je eine seiner Vorführungen gesehen. Sie gehörten einer sagenhaften Vergangenheit an. Als der alte Zauberer seinen Wagen mit Hilfe Bilbos und ein paar Zwergen abgeladen hatte, schenkte er den Kindern Münzen. Aber nicht einen Knallfrosch oder Schwärmer holte er zur Enttäuschung der Kleinen aus seinen Bündeln heraus. Lauft! Ihr bekommt genug zu sehen, wenn es soweit ist! Dann verschwand der Zauberer mit Bilbo im Haus und die Tür schloss sich hinter den beiden. Die Hobbitkinder starrten noch eine Weile vergeblich auf die Tür, dann machten sie sich davon und hatten alle das Gefühl, dass der Tag des großen Festes niemals kommen würde. In Beutelsend saßen Bilbo und Gandalf am offenen Fenster eines kleinen Zimmers, das nach Westen in den Garten ging. Der Spätnachmittag war heiter und friedlich. Rot und golden leuchteten die Blumen, Löwenzahn und Sonnenblumen, und allenthalben rankte sich Kapuzinerkresse über die grasbedeckten Hauswände und lugte in die runden Fenster hinein. Prächtig, prächtig schaut dein Garten aus, Bilbo. Ja, ich hänge wirklich sehr an ihm. Und an meinem Haus. Und an meinem Schaukelstuhl. Und dem ganzen prächtigen Auenland auch. Aber ich glaube, ich brauche Ferien. Du willst also deinen Plan ausführen? Allerdings. Ich habe mich vor Monaten dazu entschlossen und meine Meinung nicht geändert. Sehr gut. Es hat keinen Zweck mehr zu sagen. Halte an deinem Plan fest. An dem ganzen Plan wohlgemerkt. Und ich hoffe, es wird sich alles zum Besten wenden. Für dich und für uns alle. Das hoffe ich auch. Jedenfalls habe ich vor, mich am Donnerstag gut zu unterhalten und mir einen kleinen Scherz zu leisten. Wer wohl darüber lachen wird, möchte ich wissen. Das werden wir sehen, Gandalf. Was er alles einkaufen lässt. Und im Postamt stapeln sich ganze Berge von Einladungen. Sie suchen schon Hilfsbriefträger. Er lässt Festzelte aufbauen. Eins hat er über dem größten Baum von Beutelsend aufrichten lassen. Und diese riesige Küche erst. Mit dem Wetter wird er Pech haben. Es wird regnen, passt auf, es wird regnen. Das spüre ich in meinem rechten Knie. Mein Gott, diese Küche. Da haben an die 100 Köche Platz. Fremde Köche vor allem. Wer weiß, was die alles kochen. Was für ein Tag, dieser 22. September. Bilbo Beutlin nannte das alles ein Fest, aber in Wirklichkeit waren es unzählige Feiern. Und die Geschenke, die er an alle verteilte, sie waren ungewöhnlich. Die Hobbitkinder hatten für eine Weile sogar das Essen vergessen. So aufgeregt waren sie. Es gab Spielsachen, die sie noch nie gesehen hatten, alle wunderschön. Und bei manchen handelte es sich offenbar um Zauberspielsachen. Es gab 3 offizielle Mahlzeiten, Mittagessen, Tee und Abendessen. Es gab Lieder und Tänze, die Menge von 11 bis 6:30. Dann aber begann das Feuerwerk. Seht nur, Gandalf reibt schon seinen Feuerstein. Ja, das Feuerwerk war Gandalfs Sache. Das hat er sich ausgedacht. Und die Raketen schoss er selber ab. Nur die Donnerschläge und Elbenkaskaden und Schwärmer verteilte er an die Hobbit-Kinder. Es gab Raketen, die sahen aus wie ein Schwarm funkensprühender, mit süßer Stimme singender Vögel. Grüne Bäume gab es, mit Stämmen aus dunklem Rauch. Es gab einen roten Gewittersturm und einen Wald aus silbernen Speeren, die mit einem gewaltigen Kriegsgeschrei in die Lüfte schossen und wie eine kampfbereite Heerschar wieder herabstürzten und dabei zischten wie 100 feurige Schlangen. Und dann gab es eine letzte Überraschung, Bilbo zu ehren. Und sie erschreckte die Hobbits ungemein, was Gandalf ja auch beabsichtigt hatte. Die Lichter gingen aus. Ein mächtiger Rauch stieg auf, wie ein Berg. Grün und violette Flammen loderten empor. Heraus flog ein goldener Drache. Sein Rachen spie Feuer, ein Brüllen hob an. Dreimal schwirrte er über die Gäste hinweg. Sie duckten sich alle und viele warfen sich auf den Boden. Der Drache machte einen Salto und zerplatzte mit ohrenbetäubendem Getöse über Beutelsend. Ist sicher das Zeichen fürs Abendessen. Meine lieben Freunde, meine lieben Beutlins und Boffins, Tux und Brandybox, Grubers und Pausbackens, Lochners und Holzbläsers, Gutleibs, Dachsbaus und Stolzfußens. Stolzfüße, wenn schon. Stolzfußens. Heute ist mein 111. Geburtstag. Hurra! Hurra! 111. Bin ich. Ich will euch nicht lange aufhalten. Na, hoffentlich, das Essen wird dir kalt. Ich habe euch alle aus einem bestimmten Grund zusammengerufen. Eigentlich aus 3 Gründen. Erstens, um euch allen zu sagen, dass ich euch unerhört gern habe. Zweitens, um meinen Geburtstag zu feiern. Eigentlich sollte ich sagen, unseren Geburtstag, denn das ist ja auch der Geburtstag meines lieben Neffen Frodo. Der alle Schätze einmal zusammen erben wird. Sind wir 144 Jahre alt. Und Die Zahl meiner Gäste sollte dieser bemerkenswerten Zahl entsprechen. Lächerlich, hat er uns nur deshalb eingeladen, um die erforderliche Zahl vollzumachen. Außerdem ist es, den Mund, wenn ich die alte Geschichte erwähnen darf, der Jahrestag meiner Rückkehr nach Beutelsend. Gleich wird er singen oder eines seiner langen Gedichte aufsagen. Wirst du wohl still sein, Eichler? Letztens möchte ich euch etwas kundtun. Dies ist das Ende. Ich verlasse euch nach 51 Jahren. Lebt alle wohl! Und vor dem Donnerschlag gab es noch einen blendenden Blitz und die Gäste mussten die Augen zukneifen. Und als sie wieder aufrissen, war Herr Bilbo Beutlin weg. Da ist etwas faul. Beutlin hat sich davon gemacht. Wieder einmal. Schaut Herrn Frodo an, was der für Augen macht. Die Weinschläuche hat er jedenfalls dagelassen. Vielleicht will er neues Gold holen. Hey, Herr Frodo, was sagt ihr dazu? Lasst doch den jungen Herrn Frodo in Ruhe. Frodo war der Einzige der Anwesenden, der nichts gesagt hatte. Er saß neben Bilbos leerem Stuhl und überhörte den Protest. Natürlich hatte er den Spaß genossen, war er doch vorher in alles eingeweiht worden. Doch gleichzeitig war er zutiefst betrübt. Ihm wurde plötzlich klar, dass er den alten Hobbit Bilbo Beutlin herzlich gern hatte. Jetzt hatte er genug von der Gesellschaft und stahl sich von dann. Was Bilbo Beutlin betrifft, so hatte er schon während seiner Rede mit einem goldenen Ring in der Tasche gespielt, seinem Zauberring, den er so viele Jahre geheim gehalten hatte. Mit dem blendenden Blitz hatte er den Ring auf seinen Finger gleiten lassen und von da an ward er von keinem Hobbit in Hobbingen mehr gesehen. Unsichtbar ging er zu seinem Haus, zog den Ring ab, wurde wieder sichtbar und zog seine Festkleidung aus, um sie sorgfältig beiseite zu legen. Geschwind zog er ein paar derbe, alte Sachen an und schnallte sich einen abgetragenen Ledergürtel um. Daran hängte er ein kurzes Schwert in einer Scheide, nahm einen alten Mantel und eine Kapuze und dann ging er in sein Arbeitszimmer und holte aus einer großen Geldkassette ein in alte Lappen gewickeltes Bündel und ein in Leder gebundenes Manuskript und auch einen großen Briefumschlag. Buch und Bündel stopfte er oben auf in einen schweren Beutel. In den Umschlag ließ er den Ring gleiten, der jetzt an einem goldenen Kettchen hing, versiegelte ihn und adressierte ihn an Frodo. Zuerst stellte er ihn auf den Kaminsims, aber plötzlich nahm er ihn und steckte ihn in die Tasche. In diesem Augenblick betrat Gandalf das Zimmer. Hallo. Ich fragte mich gerade, ob du wohl noch auftauchen würdest. Ich freue mich, dich wieder sichtbar vorzufinden. Setz dich, Gandalf. Du findest wahrscheinlich, dass alles herrlich und dem Plan entsprechend vonstatten gegangen ist. Ja, sicher. Obwohl der Blitz überraschend war. Mich hat er ein bisschen erschreckt. Ein kleiner Beitrag von dir, nehme ich an. So ist es. All die Jahre hast du klugerweise den Ring geheim gehalten. Und es schien mir erforderlich, deinen Gästen etwas zu bieten, was dein plötzliches Verschwinden vielleicht erklären könnte. Und mir meinen Spaß verderben würde. Ach was. Du hast deinen Spaß gehabt und gewiss die Mehrzahl deiner Verwandten im Auenland erschreckt oder gar beleidigt. Bleibt es bei deinem Plan? Ja. Ich brauche eine Veränderung. Ich habe nicht vor, wiederzukommen, Gandalf. Ich bin alt. Man sieht es mir nicht an, aber im tiefsten Herzensgrunde fühle ich mich alt. Komme mir ganz dünn vor und ausgemergelt. Wie Butter, die auf zu viel Brot verstrichen wurde. Ich brauche eine Veränderung. Berge will ich wieder sehen, Gandalf. Berge. Und dann irgendeinen Ort finden, wo ich ruhen kann, wo ich mein Buch fertig schreiben kann, ohne von neugierigen Verwandten gestört zu werden. Ich habe mir einen hübschen Schluss dafür ausgedacht. Und dann lebte er vergnügt bis ans Ende seiner Tage. Das wird er hoffentlich. Aber niemand wird das Buch lesen, wie immer der Schluss sein mag. Oh doch, Frodo wird es lesen. Er kennt es, soweit es bis jetzt geschrieben ist. Du wirst ein Auge auf Frodo haben. Zwei Augen. So oft ich sie entbehren kann. Natürlich würde er mit mir kommen, wenn ich ihn darum bete. Sicher. Aber in Wirklichkeit will er nicht. Noch nicht. Ich möchte das wüste Land wiedersehen und das Gebirge, ehe ich sterbe. Aber er hängt noch immer am Auenland mit seinen Wäldern und Feldern und kleinen Flüssen. Ich hinterlasse ihm alles. Mit Ausnahme von ein paar Kleinigkeiten. Alles? Auch den Ring? Na ja. Du warst einverstanden. Dauernd quälst du mich wegen meines Ringes. Wegen der anderen Dinge, die ich auf meiner großen Fahrt bekommen habe, hast du mir nie so zugesetzt. Ich musste dich quälen. Zauberringe sind selten und sonderbar. Außerdem bin ich beruflich an deinem Ring interessiert. Ich wüsste gern, wo er ist, wenn du wieder auf Fahrt gehst. Brauchst du ihn denn noch? Ja, warum denn nicht? Und was geht es dich an? Er gehört mir! Er ist mein Eigen, mein Schatz, mein Geschenk. So ist der Ring schon mal genannt worden, mein Schatz, mein Geschenk. Aber nicht von dir, Bilbo Beutlin. Nicht von dir, sondern von Gollum. Dem widerwärtigen, katzenäugigen, glitschigen, plattfüßigen Gollum. Der alles roh verschlingt und ein schwarzes Herz hat. Oder erinnerst du dich etwa nicht an damals? Bilbo, mein Freund.